Für die Verhältnisse in vielen Berliner Stadtteilen ist letztere Forderung die reine Utopie. Und wegen des bundesweit steigenden Anteils muslimischer Migranten an den Geburtenzahlen wird in den kommenden Jahrzehnten in immer mehr Schulen die nötige Durchmischung nicht gewährleistet werden können. Türkische, arabische oder pakistanische Schüler schneiden in den Schulen der europäischen Länder allerdings auch nicht schlechter ab als die Altersgenossen in ihren Heimatländern. Sie schneiden vielmehr genauso ab. Ihr niedriges Leistungsniveau ist also nicht das Ergebnis sozialer Benachteiligung in den aufnehmenden Ländern, sondern entspringt offenbar den Prägungen ihrer sozialen und kulturellen Herkunft. Damit ist klar, dass Einwanderung in Bezug auf die Bildungsleistung und das Qualifikationsprofil einer Gesellschaft ganz Unterschiedliches bedeuten kann. Die in Europa dominierende Einwanderung aus der Türkei, Afrika, Nah- und Mittelost zieht das Niveau der Bildungsleistung nach unten. Die in den USA, Kanada und Australien dominierende Einwanderung aus Fernost treibt dort das Niveau der Bildungsleistung hingegen nach oben. Einwandererkinder in den USA aus dem fernen Osten haben durchschnittlich bessere Schulleistungen als die einheimische weiße Bevölkerung, selbst dann, wenn die Sprachkenntnisse noch begrenzt sind. Dies ist ein seit Beginn entsprechender Untersuchungen stabiles Muster. Dass in Kanada bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts bei Einwanderern aus Japan und Korea beobachtet wurde. Damit entfaltet Einwanderung für die Zukunftschancen einer Wissensgesellschaft je nach Herkunftsgebiet ganz unterschiedliche Wirkungen. Die Aufgabe der Politik muss es natürlich immer sein, bei den Kindern, die bereits da sind oder in bildungsferne Einwanderungsgruppen hineingeboren werden, eine bestmögliche kompensatorische Bildungspolitik zu betreiben. Der ungünstige Grundsachverhalt kann dadurch aber nur abgemildert, nicht aufgehoben werden. Vor diesem Thema versuchen sich Politik, Migrationsforschung und Bildungsforschung konsequent zu drücken, auch wenn sie es zu diesem Zweck tabuisieren müssen. Die Konsequenzen, einmal durchdacht, sind einfach zu unangenehm. Immerhin ließ der Expertenrat Herkunft und Bildungserfolg des Landes Baden-Württemberg mit seinem Gutachten vom April 2011 die Katze aus dem Sack und prognostizierte für die nächsten Jahrzehnte in Baden-Württemberg einen Rückgang der Bildungsleistung, weil der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund kontinuierlich ansteigt. In Kalifornien würde ein vergleichbarer Expertenrat aus demselben Grund einen Anstieg der Bildungsleistung prognostizieren. Nicht der Anstieg der Kinder mit Migrationshintergrund ist nämlich die Ursache des für Baden-Württemberg prognostizierten Rückgangs der Bildungsleistung, sondern die Struktur ihrer regionalen und sozialen Herkunft. Darüber redet keiner gern. Das wäre politisch unkorrekt. Aber es bleibt auch dann eine Tatsache, wenn der Expertenrat dazu vornehm schweigt. Durch die Verschiebung der Bevölkerungsstrukturen rutscht auch das übrige Deutschland sachte, aber offenbar unaufhaltsam in Richtung der schlechteren Bildungsleistungen in Bremen oder Berlin. Dies hat jetzt der Expertenrat Herkunft und Bildungserfolg für Baden-Württemberg trotz des zur Schau getragenen gutachterlichen Pflichtoptimismus quasi amtlich bestätigt. Im Ergebnis stützt er die Analyse meines Buches.